In Sérignan, wo Fabre lebte, kann man sein Wohnhaus besichtigen. Ganz in der Nähe gibt es auch ein anschauliches Insektenmuseum, wo man sich über den Kosmos dieser Tiere informieren kann. Wenn Sie nicht in die Provence reisen können, können Sie sich trotzdem mittels unserer Website über Jean-Henri Fabre dorthin versetzen und sich in sein Leben vertiefen. Unsere Hörspielfolgen sind hier auch jeweils nach der Sendung 7 Tage online nachzuhören. Vor der Episode 10 des Hörspiels bringen wir jetzt einen Originaltext von Jean-Henri Fabre über die Theorie des Parasitismus. Es liest Peter Leek. Aus den Souvenirs entomologiques von Jean-Henri Fabre. Theorie des Parasitismus. Ein Parasit tut, was er kann, handelt nach seinen Fähigkeiten. Damit würde ich mich zufrieden geben, wären da nicht schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn laut geworden. Man legt etwa der Melekta zur Last, ihre Arbeitswerkzeuge, mit denen sie, wie man behauptet, ausgestattet gewesen sei, verloren zu haben, weil sie sie aus reiner Trägheit nicht benutzt habe. Im Nichtstun habe sie sich wohlgefühlt. Auch, dass sie ihre Familie ohne Anstrengung aufziehen konnte, habe ihr gefallen. Zum Schaden von anderen, versteht sich. Und so hätte sie dann allmählich ihrer Rasse eine Abneigung gegenüber der Arbeit eingeflößt. Die Art hätte sich in eine andere verwandelt. Und schließlich wäre mit der Zeit durch die Faulheit aus der ehrbaren Arbeiterin ein Parasit geworden. Damit hätten wir in etwa die transformistische Theorie des Parasitentums. Sie ist einfach, verführerisch und aller Ehren der Diskussion würdig. Die Linie der Parasiten ist nicht vollständig umgewandelt. Man kann sie in gewissen Fällen an ihre Ursprünge zurückverfolgen. Der Parasit hat mehr als eine Eigenschaft von seinen arbeitenden Vorfahren bewahrt. So haben die Kuckucksbienen eine extreme Ähnlichkeit mit den Hummeln, deren Parasiten und Abkömmlinge sie sind. Die Steliden bewahren die Physiognomie ihrer Ahnen, der Wollbienen. Und die Kegelbienen erinnern an die Blattschneiderbienen. Die Transformationstheorie ist mit einem Überfluss von Beweisen ausgestattet. Sie geht nicht nur von der Gleichheit in der allgemeinen Erscheinung aus, sondern folgert hier auf ähnliche Eigenschaften. Ich bewundere die unerhörte Präzision der Details, die als Grundlage der Theorie angeführt werden. Bin ich überzeugt? Ob zu Recht oder zu Unrecht, meine geistige Ausrichtung macht sich nicht viel aus strukturellen Einzelheiten. Ein Artikel über Taster lässt mich kalt, ein Haarbüschel erscheint mir nicht als ein unwiderlegbares Argument. Ich ziehe es vor, das Tier direkt zu befragen, es über seine Leidenschaften sprechen zu lassen, seine Lebensweise, seine Fähigkeiten. Wenn wir seine Zeugenaussage gehört haben, werden wir sehen, was von der Theorie des Parasitismus übrig geblieben ist. Seit ich mit dem Hautflügler zu tun habe, der seine Familie mit dem Eigentum der anderen ernährt, habe ich noch nichts gesehen, das bei ihm auf Faulheit schließen lassen könnte. Ganz im Gegenteil, führt der Parasit ein mühseliges Leben, das noch härter ist als das der arbeitenden Insekten. Folgen wir ihm an einer von der Sonne erhitzten Talsohle. Wie geschäftig er ist, wie sorgenvoll. Wie er mit brüskem Schritt über den Boden geht, wie er sich in endlosen Nachforschungen verausgabt, in zumeist fruchtlosen Besuchen. Bevor er auf ein Nest trifft, das ihm entspricht, musste er 100-mal in wertlosen Höhlen nachsehen. Und selbst freundliche Gastgeber bereiten dem Parasiten nicht immer einen guten Empfang in ihrem Hotel. Nein, seine Existenz ist alles andere als rosig. Die Zeit und die Mühe, die es bereitet, ein Ei unterzubringen, ist mindestens ebenso groß, wenn nicht größer, als bei dem arbeitenden Insekt, das seine Zelle baut und sie mit Honig füllt. Wenn sie wirklich zum Parasiten geworden ist, um es in der Aufzucht ihrer Kinder etwas leichter zu haben und mehr Wohlstand zu erreichen, dann war sie sicher schlecht beraten. Sie hat keine Ruhe, sondern harte Arbeit. Sie besitzt keine florierende Familie, sondern eine schmale Nachkommenschaft. Diesen notwendigerweise eher vagen Allgemeinheiten wollen wir präzise Fakten hinzugesellen. Ein Stelis, Stelis nasuta, ist Parasit der Mauerbiene. Wenn diese eine Zellenkuppel auf ihren Kuchen gesetzt hat, kommt der Parasit, untersucht ausgiebig das Äußere der Behausung und obwohl er so schmächtig ist, ringt er sich dazu durch, seine Eier in der Zementfestung unterzubringen. Alles ist aufs Strengste verschlossen. Eine Lage Rauputz, mindestens einen Zentimeter dick, umgibt überall die zentrale Ansammlung von Waben, die ebenfalls jeweils mit Mörtel versiegelt sind. Und diesen so schwer gepanzerten Honig in den Logen gilt es zu erreichen, indem man die Wand durchsticht, die beinahe ebenso hart ist wie der Fels. Der Parasit macht sich wacker an die Arbeit. Atom für Atom durchbohrt er die Außenmauer, gräbt sich einen Gang gerade so breit, dass er hindurchpasst. Er gelangt zum Deckelchen der Loge und nagt an ihm, bis die begehrten Vorräte zu sehen sind. Dieses Aufbrechen ist eine langwierige und mühevolle Tätigkeit, bei der sich der schwache Stelis verausgabt, denn der Mörtel ist beinahe so fest wie römischer Zement. Mit der Messerspitze kann auch ich ihn nur unter Schwierigkeiten entfernen. Welche Mühen und welche Geduld muss also diese Arbeit mit den winzigen Zangen des Parasiten erfordern? So viel Anstrengung lohnt sich. Der Honig erscheint. Der Stelis schlüpft bis zu den Vorräten und legt an die Oberfläche Seite an Seite mit dem Ei der Mörtelbiene, das er unangetastet lässt, eine unterschiedliche Anzahl seiner Eier. Alle Neugeborenen, ob Fremd- oder Kinder der Biene, teilen sich die Lebensmittel. Die aufgebrochene Wohnung kann nicht bleiben, wie sie ist. Sie stünde allen Marodeuren offen. Der Parasit muss die Bresche verschließen, die er geschlagen hat. Der zerstörerische Stelis wird nun also zum Baumeister. Am Fuß des Kuchens sammelt er ein bisschen von der roten Erde auf, die so charakteristisch ist für unsere steinigen, mit Lavendel und Thymian bewachsenen Ebenen. Er durchtränkt sie mit Speichel und macht Mörtel aus ihr. Und mit den so zubereiteten Würsten verschließt er den Schacht mit der Sorgfalt und der Kunstfertigkeit eines echten Maurermeisters. Nur die Farbe seines Werks hebt sich ab von dem der Mauerbiene. Diese holt sich das Mehl für ihren Zement an der großen Straße nicht weit von hier, deren Makadam aus Kalkschotter besteht. Der Kalkstaub der Straße ergibt zusammen mit dem Speichel einen härteren Zement als der aus rotem Lehm. Das Nest der Mauerbiene ist also weiß wegen der Herkunft seiner Materialien. Wenn auf diesem blassen Untergrund ein roter Punkt erscheint, der einige Millimeter groß ist, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass ein Stelis da war. Öffnen wir die Zelle, die unter dem roten Punkt liegt. Wir finden in ihr die vielköpfige Familie des Parasiten. Der eisenhaltige Punkt ist das unfehlbare Zeichen einer usurpierten Wohnung. Zumindest trifft das für meine Umgebung zu. So ist also der Stelis zuerst ein eifriger Bergarbeiter, der mit seinen Oberkieferwerkzeugen den Fels abträgt. Dann ist er Lehmkauer und Restaurateur der rissigen Decke mit Gips. Sein Gewerbe scheint nicht zu den einfachsten zu gehören. Nun, was hat er getan, bevor er sich dem Parasitismus zuwandte? Seinem Äußeren nach, lehrt uns die Abstammungslehre, war er ein Antidium, also eine Wollbiene. Das heißt, er arbeitete mit der weichen Watte, die er von trockenen Stielen wolliger Pflanzen sammelte. Das war das Gewerbe seiner Vorfahren. Wie denn? Um sich diese zu langwierige und zu mühevolle Arbeit zu ersparen, um sich ein schönes Leben zu machen, um etwas Muße zu gewinnen, soll der ehemalige Baumwollspinner zum Durchbohrer von gehärtetem Zement geworden sein? Er, der früher den Nektar der Blumen leckte, entschloss sich, Tuff zu zerkauen? Wenn er glaubte, einen Fortschritt zu machen, es besser zu machen im eigenen Interesse wie in dem der seinen, indem er die schwierigen Beschäftigungen von früher aufgab, dann müssen wir zugeben, dass er sich getäuscht hat. Die Täuschung wäre auch nicht größer, wenn Hände, die an Luxusgewebe gewöhnt sind, den Seidensamt links liegen ließen, um sich den Blöcken eines Steinbruchs zuzuwenden oder Straßenschotter zu zerkleinern. Nein, das Tier begeht nicht die Dummheit, freiwillig seine Lebensumstände zu verschlechtern. Der Parasit ist immer das gewesen, was er heute ist. Ein auf seine Weise geduldiger Arbeiter, ein sorgfältiger Vollbringer der harten Arbeit, die ihm zugefallen ist.

Regieassistenz Ute-Christine Krupp. Regie Marguerite Gâteau. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002. Ich hoffe, es hat Ihnen auch heute in der wunderbaren Welt des Jean-Henri Fabre gefallen. Am nächsten Mittwoch, das ist der erste Mittwoch im August, hören Sie die beiden letzten Folgen unserer Reihe über den Insektenforscher. Fabre wird langsam alt. Er führt zunehmend Selbstgespräche. In hohem Alter kommen Ehrungen und Anerkennungen aus Paris und der ganzen Welt. Aber das Geld, um die große Familie auf dem Hamas zu ernähren, fehlt doch an allen Ecken und Enden. Nachts kommt Fabre nicht zur Ruhe. Die geht mir auf die Nerven. Ich denke, du hörst schwer. Ja, das weiß sie genau. Seitdem ich schlecht höre, kommt sie näher. Jetzt sitzt sie auf der anderen Seite der Straße, auf dem Friedhof. Jerome! Jerome! Mal hörst du dich? Was ist? Ja, Vater? Bring mir mein Gewehr. Ja, Vater. Du willst doch nicht etwa jetzt, zu nachtschlafender Zeit? Ja, ich verjag sie. Ich töte sie. Sie raubt mir den Schlaf. Das war ein Ausschnitt aus der 12. und letzten Folge des Hörspiels »Die wunderbare Welt« des Jean-Henri Fabre. Diese letzte Episode und ein Making-of unserer großen Hörspielproduktion aus dem Jahr 2002 können Sie am nächsten Mittwoch, dem 7. August, hier im Deutschlandradio Kultur um 21.33 Uhr hören. Und noch ein Hinweis auf unsere Nachtgespräche am Telefon. Thema ab 1.05 Uhr ist die Affäre um die Eurohawk-Drohne. Wir fragen, wusste der Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière etwas über die Probleme bei der Beschaffung der Drohne? Nach dem heutigen Auftritt im Bundestagsuntersuchungsausschuss hält die Regierungskoalition den Minister für entlastet. Die Opposition sieht das aber ganz anders. Rufen Sie uns an und sagen Sie uns Ihre Meinung.